5. Ich weiß nicht, Carola. Ich habe in letzter Zeit immer solche Kopfschmerzen. Schatz, ich glaube, du schläfst zu wenig. Du musst eben früher ins Bett gehen und nicht so lange fernsehen. Ja, ja, du hast schon recht. Außerdem rauchst du viel zu viel. Du musst weniger rauchen, am besten ganz aufhören. Ja, ja, stimmt ja. Und dann der Alkohol. Du trinkst viel zu viel. Ab sofort kaufe ich kein Bier mehr. Ach, hör doch auf. Sonst bekomme ich ja noch mehr Kopfschmerzen. Was soll ich denn jetzt machen? Nimm eine Schmerztablette und geh ins Bett.